Kundgabe 1381, empfangen durch Bertha Dudde am 11.04.1940. Werfet alle eure Sorgen auf den Herrn. Werfet alle eure Sorgen auf den Herrn, und so ihr geängstigt seid, gedenket seines Todes am Kreuz. Er nahm in seiner übergroßen Liebe euer Leid auf sich. Er starb für euer Leid, auf dass dieses geringer werde. Denn seine Liebe zu euch bewog ihn dazu, sich selbst hinzugeben, um euch zu erlösen. Und diese Liebe will euch auch nun wieder bewahren vor Leid und Schmerz, so ihr seiner gedenket und ihn bittet, sich eurer anzunehmen. Und so blicket voll Vertrauen nach oben und legt ihm alle eure Sorgen ans Herz. Denn seine Macht ist groß und seine Liebe noch größer. Und so seine Liebe euch erfasset, genügt sein Wille, euch zu erlösen. Daher banget und zweifelt nicht. Seid gläubig und mutig. Wisset, dass der Herr selbst bei euch ist, so ihr durch eure Gedanken ihn rufet. Wisset, dass er euer Gebet erhöret und schützend seine Hand über euch breitet, so feindliche Macht euch schaden möchte. Und euer Glaube wird alle Gefahr bannen. Euer Glaube wird euch siegen lassen und euer Glaube gibt euch Kraft. Denn Gott ist. Und Gott ist Liebe. Die Liebe hilft euch, denn sie ist stärker als die Gegenmacht. Und wo ihr leiden müsset, tut ihr das für den Herrn. Ihr stellt euch ihm zur Verfügung und er wählet euch zu seinem Werkzeug. Es soll euer Leid wieder Liebe und Glauben gebären. Es soll erwecken tote Seelen. Es soll euer Leid gleichsam Anlass sein zur Aufklärung Irrender und Unwissender. Doch so ihr dem Herrn euer Leid vortraget, steht er euch bei und wandelt euer Leid in tiefe Liebe. Und ihr nehmet das Kreuz Christi geduldig und freudig auf euch. Ihr tragt das Kreuz für den Herrn und helfet erlösen. Ihr seid Wegbereiter geworden und führet Seelen aus der Dunkelheit zum Licht. Ihr vermehret die Zahl der Wissenden und bringet dafür euer Opfer, indem ihr leidet um Jesu Willen. Und das wird euch zum Segen gereichen, denn es darben unzählige Menschen in geistiger Not. Ihnen zu helfen ist ein Werk der Liebe. Und so es nur durch Leid zu erreichen ist, und ihr nehmt dieses Leid auf euch, so ist dies ein Werk der Liebe an den irrenden Menschen. Und alle Gnaden lässet der Herr euch zugehen. Er gibt euch Kraft, stärkt euren Glauben und macht euch zu eifrigen Vertretern der göttlichen Wahrheit. Amen.